Nun macht Ibrahim a.s. Dua und er sagt: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Mein Herr, schenke mir Urteilskraft und nimm mich unter die Rechtschaffenen auf. Ja, diese Dua haben wir auch bei anderen Propheten schon gelesen. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin und verleihe mir einen Ruf an Wahrhaftigkeit unter den späteren Geschlechtern. Also die, die nach mir noch kommen, verleihe mir unter ihnen einen Ruf an Wahrhaftigkeit, dass sie meiner im Gutem gedenken. Und das sagt er nicht für Ruhm, solche niederen Beweggründe sind bei einem Propheten auszuschließen, sondern weil jeder Mensch ja Spuren hinterlässt. Und die Spuren, die ich hinterlasse, die sollen gute Spuren sein. Ja, was wird unser Erbe sein? Wer wird an uns im Guten gedenken? Je nach welchem Level oder Niveau man arbeitet, je nachdem gedenken einem die Menschen. Ja, zum Beispiel innerhalb der Familie hat die Mutter eine bestimmte Rolle zu spielen und dann hat die Mutter im Besonderen vielleicht noch etwas, was sie besonders auszeichnete und dann gedenkt man dieser Sache, dass ja, das hat sie wirklich immer gemacht, das hat sie ausgezeichnet, damit war sie vor allem beschäftigt. Ja, wofür werden wir bekannt sein? Was tun wir so? Woran man dann später, wenn wir nicht mehr da sind, gedenken wird. Und mache mich zu einem der Erben des Gartens der Wonne und vergib meinem Vater, denn er gehört zu den Irregehenden. Und stürze mich nicht in Schande am Tag, da sie auferweckt werden, an dem Tag, da weder Besitz noch Söhne jemanden nützen, außer wer zu Allah mit heilem Herzen kommt. Also nutzen oder nicht nutzen hängt dann wovon ab, ob man ein heiles Herz hat oder nicht. Ja, und das ist eine ganz enorm wichtige Frage. Was ist denn bitte ein heiles Herz? Weil uns wird hier gesagt, nichts anderes wird an jenem Tag vom Nutzen sein, außer wenn man ein heiles Herz hat. Und das heile Herz ist dieses, in der Allahs Liebe darin ist, in der kein anderer außer Allah zum Partner von Allah gemacht wird, wo keiner so geliebt, gefürchtet, auf ihm vertraut wird, so wie Allah. Ja, aber leider achten wir eher auf Mal und Wabanun, auf Besitz und auf Kinder, auf Söhne. Ja, aber an dem Tag wird nochmal nichts nützen, außer wer da zu Allah kommt, mit einem Qalbin Salim, mit einem heilen, mit einem gesunden Herzen. An dem Tag wird es leider nicht mehr darauf ankommen, wie viel man auf dem Konto hat, was man an Ruhm erreicht hat, wie viele Leute einen beklatscht oder applaudiert haben. Ja, sondern wie viel hat er im Herzen dafür getan, dass es Herz gereinigt, gebessert, gesund blieb oder gesund gemacht wurde? Wie viel ist dort immer noch am Anteil an Neid, Hass, Geiz, Gier? Alles, was das Herz kaputt macht, was dort schwarze Punkte der Sünde hinterlässt. Das Herz muss gereinigt sein, es muss gesund sein. Es muss gesund sein, sonst wird es an jenem Tag nur Schaden geben. Und der Paradiesgarten wird an die Gottesfürchtigen nahe herangebracht. Ja, Allahu Akbar, normalerweise lesen wir, die Gottesfürchtigen gehen ins Paradies. Und hier heißt es, nein, der Paradiesgarten wird für sie genährt, wird für sie herangebracht. Was für eine Ehre. Und zum Erscheinen gebracht wird der Höllenbrand, den Verirrten. Und es wird zu ihnen gesagt, wo ist denn das, dem ihr zu dienen pflegtet, anstatt Allahs? Können sie euch helfen oder sich selbst helfen? Dann werden sie kopfüber hineingestürzt, sie und die Verirrten und die Herrscharen Iblis allesamt. Alle zusammen werden sie da hineinstürzen. Ja, wenn in dieser Welt schon irgendwo ein bisschen Platzmangel ist und viele Leute auf einem Haufen, auf dem Markt oder wo auch immer das passiert, ja, da kriegt man ja schon ein bisschen Panik und will da so schnell wie möglich raus. Allah bewahre uns. Sie sagen, während sie darin miteinander streiten, bei Allah, wir befanden uns wahrlich in deutlichem Irrtum, als wir euch, den Herrn der Weltenbewohner, gleichsetzten. Es waren nur die Übeltäter, die uns in die Irre geführt haben. So haben wir nun niemanden, der Fürsprache einlegt und auch keinen warmherzigen Freund. Hätten wir doch eine Möglichkeit zur Wiederholung, damit wir zu den Gläubigen gehörten. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Er ist allmächtig, aber diese Allmacht macht ihn nicht zum A'udhu Billah, zum Tyrannen oder verleitet ihn zum Unrecht oder zum Unterdrücken oder zum Ausbeuten. Ja, wie es bei uns Menschen ist, wenn wir ein bisschen Macht haben und sei es nur über ein 3 Quadratmeter Bürozimmer, dann neigen wir dazu, das auszubeuten und andere zu unterdrücken und sie spüren zu lassen, dass wir Macht haben. Nein, Allah ist allmächtig und er ist auch allbarmherzig. Seine Barmherzigkeit überkommt sogar seinen Zorn. und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. Das Volk Nuhs a.s. bezichtigte die Gesandten der Lüge. Warum die Gesandten? Weil das Verleugnen eines Gesandten ist so, als ob man alle Gesandten geleugnet hat. Denn derjenige, der sie sendet, ist ja einer. Als ihr Bruder Nuh a.s. zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der Weltenbewohner. Hier in dieser Sura wird auch wieder Rabbul Alamin, der Herr der Weltenbewohner, das wird oft erwähnt werden. Das ist etwas, worüber wir auch nachdenken müssen. Und hier sehen wir auch wieder, wie alle Propheten völlig selbstlos arbeiteten. Ihr Lohn ist einzig und allein bei Allah. Ja, und das ist auch ein Zeichen von dieser Aufrichtigkeit und ein Beweis für die Wahrhaftigkeit ihres Prophetentums, dass sie nichts von den Menschen wollten. Sie wollten einfach nur die Botschaft überbringen. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Sie sagten, sollen wir dir glauben, wo die nur die Niedrigsten folgen? Also in ihrer begrenzten Sicht der Dinge und ihrer oberflächlichen Art, Dinge zu beurteilen, sahen sie auf dem ersten Blick, dass nur die man in der Gesellschaft als niedrig und als verachtenswert betrachtete, dass das die Folger oder die Menschen um den Propheten a.s. herum waren. Und das war für sie Grund allein zu sagen, sollen wir dir folgen? Und dir folgen nur die, die für uns gar nichts sind, die für uns keine Vorbilder sind. Und das ist eine ganz große Gefahr, wenn man falsche Kriterien hat, etwas einzuschätzen. Er sagte, welches Wissen sollte ich darüber haben, was sie zu tun pflegten? Ihre Abrechnung obliegt nur meinem Herrn, wenn ihr nur merken würdet. Und ich werde die Gläubigen nicht abweisen. Ich bin nur ein deutlicher Warner. Also diese Leute, die vielleicht in euren Augen ärmlich oder warum auch immer verachtenswert sind, sie sind Gläubige und ich werde sie gewiss nicht abweisen. Ich bin nur ein deutlicher Warner. Sie sagten, wenn du nicht aufhörst, O Nuh, wirst du ganz gewiss zu den Gesteinigten gehören. Ja, wieder dieses Drohen und auf eine Botschaft, auf ein Argument mit einer Drohung reagieren. Er sagte, mein Herr, gewiss, mein Volk hat mich der Lüge bezichtigt. So trifft zwischen mir und ihnen eine klare Entscheidung und errette mich und wer von den Gläubigen mit mir ist. Da retteten wir ihn und wer mit ihm war im vollbeladenen Schiff. Hierauf ließen wir alsdann die übrigen ertrinken. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. Ja, diese Eier wird jetzt auch immer wieder erwähnt werden. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. Die Aad bezichtigten die Gesandten der Lüge. Als ihr Bruder Hud a.s. zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der Weltenbewohner. Ja, wir sehen, in der Geschichte ist also immer wieder mehr oder weniger dieser selbe Konflikt zwischen Wahrheit und Falschem und Nichtigem ausgetragen worden, durch die Zeiten hindurch, auf hier und da auf verschiedene Arten und Weisen, aber es ging immer im Kern um dasselbe. Baut ihr denn auf jeder Anhöhe ein Wahrzeichen und treibt ein sinnloses Spiel und nehmt euch Bauwerke in der Hoffnung, auf dass ihr ewig leben würdet? Und wenn ihr zupackt, packt ihr gewalttätig zu. Ja, also hier wird ein Volk beschrieben, das fest mit beiden Füßen auf dem Boden steht, die Umgebung kontrolliert, baut, zivilisiert ist. Das ist ein Zeichen von Zivilisation, wenn man Bauwerke bauen kann, wenn man sich seinen Talenten Ausdruck auch verleihen kann. Und sie bauten solche Bauwerke, die sehr beeindruckend waren. Und hier wird ihr angesprochen, in der Hoffnung, auf dass ihr ewig leben würdet. Also wollt ihr, dass diese Bauwerke auch euer Lebensalter überdauern? Wollt ihr etwas Großes hinterlassen, damit die Leute nach euch noch sehen, hier waren die Aad? Also was ist das für eine, in welche Richtung gehen eure Bemühungen? So fürchtet Allah und gehorcht mir. Und fürchtet denjenigen, der euch unterstützt hat mit dem, was ihr wisst. Der euch unterstützt hat mit Vieh und Söhnen und Gärten und Quellen. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Sie sagten, gleich ist es in Bezug auf uns, ob du ermahnst oder ob du nicht zu denjenigen gehörst, die ermahnen. Also ein Ausmaß an Sturhaftigkeit, an Verharren auf dem, worauf man ist, nicht bereit nachzudenken, dass vielleicht hier und da können wir doch vielleicht etwas verbessern. Das hier ist nur die Sitte der Früheren und wir werden nicht gestraft werden. So bezichtigten sie ihn der Lüge und da vernichteten wir sie. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig. Inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. Die Thamud bezichtigten die Gesandten der Lüge. Als ihr Bruder Salih zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der Weltenbewohner. Werdet ihr etwa in Sicherheit belassen in dem, was hier ist? In Gärten und an Quellen? In Getreidefeldern und unter Palmen, deren Blütenscheiden zart sind? Und ihr werdet weiter voller Stolz aus den Bergen Häuser aushauen? So fürchtet Allah und gehorcht mir. Ja, und das ist ja diese Häuser, die sie in den Bergen ausmeißelten. Davon gibt es mittlerweile auch Bilder. Die Forschung hat das auch schon ausgekundschaftet. Und es ist wirklich verwunderlich und bewundernswert, wie man mit den damaligen, aus unserer Sicht einfachen Mitteln, mit großer Kunstfertigkeit und handwerklicher Begabung ganz glatt Häuser in die Berge hineinmeißelte, die bewohnbar waren. Eine große Leistung, aber konnte diese Leistung dieses Volk für ewig auf dieser Erde halten? Nein, sie sind schon so lange vergangen, dass wir sie eigentlich gar nicht mehr kennen, würde der Koran sie nicht erwähnen. Sie sind uns überhaupt gar kein Begriff. Nichts hält uns für ewig auf dieser Erde. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Manchmal sind wir auch so im Alltagstrott drin. Wir renovieren, wir streichen, wir dekorieren, alles schön und gut, ist auch alles völlig in Ordnung. Nur wenn wir darüber hinaus vergessen, dass es noch im Jenseits ein anderes Haus gibt und wir uns eine Illusion von Stabilität errichten, dass nein, hier bleibe ich, das ist jetzt meins und das ist jetzt, wo ich immer verbleiben werde, das ist eine Illusion und je schneller wir daraus aufwachen, desto besser ist es für uns. Und gehorcht nicht dem Befehl der Maßlosen, die auf der Erde Unheil stiften und keine Besserung bringen. Sie sagten, du gehörst ja nur zu denjenigen, die einem Zauber verfallen sind. Du bist nur ein menschliches Wesen wie wir. So bringe doch ein Zeichen her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er sagte, ja, die wollten ein Zeichen. Und Allah brachte ein Zeichen. Er sagte, dies ist eine Kamelstute. Sie hat eine Trinkzeit und ihr habt eine Trinkzeit an einem bestimmten Tag. Also das Kamel kam auf eine wunderbare Art und Weise aus dem Felsen heraus, genauso wie sie es verlangt hatten. Und dann hat Allah als Prüfung diese Trinkzeit befohlen. Einen Teil des Tages durfte die Kamelstute trinken und das Volk musste sich zurückhalten und eine andere Zeit war dann für das Volk vorbehalten. Und das ist ja, diese Zurückhaltung, ja, ist für den Menschen eine große Prüfung. Fügt ihr nichts Böses zu, sonst überkommt euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Aber, wie ist es geschehen, sie schnitten ihr die Sehnen durch. So wurden sie zu Leuten, die Reue empfinden. Da ergriff sie die Strafe, darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. Das Volk Lut, a.s., bezichtigte die Gesandten der Lüge. Als ihr Bruder Lut, a.s., zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. Und schaut mal, wie oft das Wort vertrauenswürdig auch gefallen ist. Jeder Prophet hat mehr oder weniger denselben Ruf in seinem Volk gehabt. Das waren vertrauenswürdige, wahrhaftige, wohlwollende, anständige Menschen. Und zwar bevor sie schon Propheten geworden sind. Ja, deswegen können sie ja das auch so darauf pochen. Ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. Ich habe euch noch nie betrogen. Ich werde euch nicht in einer Angelegenheit, die um das Jenseits geht, werde ich euch umso weniger betrügen. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der Weltenbewohner. Lasst ihr euch etwa mit Männern unter den Weltenbewohnern ein? Und lasst, was euer Herr für euch an Gattinnen erschaffen hat, stehen? Aber nein, ihr seid Leute, die Übertretungen begehen. Darin ist ja auch eine Verletzung der Frauenrechte, der Ehefrauenrechte. Ja, was ist mit ihnen, wenn keiner mehr da ist oder wenige da sind, mit denen sie eine Familie gründen können? Ja, das ist eine Schwierigkeit und ja, da redet aber leider keiner dann von Frauenrechten. Sie sagten, wenn du nicht aufhörst, o Lut, wirst du ganz gewiss zu den Vertriebenen gehören. Er sagte, ich gehöre gewiss zu denjenigen, die euer Tun verabscheuen. Mein Herr, errette mich und meine Angehörigen von dem, was sie tun. Da erretteten wir ihn und seine Angehörigen allesamt, außer einer alten Frau unter denjenigen, die zurückblieben. Hierauf vernichteten wir die anderen und wir ließen einen Regen auf sie niedergehen, wie böse war der Regen für diejenigen, die gewarnt worden waren. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig, und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. Die Bewohner des Dickichts bezichtigten die Gesandten der Lüge. Als Shu'aib zu ihnen sagte, a.s., wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür, mein Lohn obliegt nur dem Herrn der Weltenbewohner. Gebt volles Maß und gehört nicht zu denjenigen, die anderen Verlust verursachen. Und wägt mit der richtigen Waage und schmälert den Menschen nicht ihre Sachen und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Und fürchtet denjenigen, der euch und die früheren Geschöpfe erschaffen hat. Sie sagten, du gehörst ja nur zu denjenigen, die einem starken Zauber verfallen sind. Du bist nur ein menschliches Wesen wie wir. Wir meinen wahrlich, dass du zu den Lügnern gehörst. Lasse doch Stücke vom Himmel auf uns herabfallen, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er sagte, mein Herr weiß am besten, was ihr tut. Aber sie bezichtigten ihn der Lüge, da ergriff sie die Strafe des Tages der schattenspendenden Wolke. Gewiss, es war die Strafe eines gewaltigen Tages. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig. Und dein Herr ist fürwahr, der Allmächtige und Barmherzige. Und er ist ganz sicher eine Offenbarung des Herrn der Weltenbewohner. Er ist hier der Koran. Der Koran ist ganz sicher eine Offenbarung des Herrn der Weltenbewohner. Hier ab jetzt wird über den Koran gesprochen werden. Mit dem der vertrauenswürdige Geist herabgekommen ist, also Jibril a.s. auf dein Herz, damit du zu den Überbringern von Warnung gehörst. Also was ist der unter anderem der Sinn des Kommens des Korans? Dass die Menschen gewarnt werden. In deutlicher arabischer Sprache. Und er ist wahrlich in den Schriften der Früheren erwähnt. Und das ist alles, was wir gerade gelesen haben, ist eine sehr schöne Definition oder Vorstellung vom Koran. Wenn jemand fragt, was ist denn genau der Koran, dann ist das genau hier die Punkte, die erwähnt werden. Das ist der Koran. War es denn kein Zeichen für sie, dass die Gelehrten der Kinder Israels darüber Bescheid wissen? Ja, aufgrund der Prophezeiungen in ihren eigenen Büchern wussten, dass dies auch ein Wort Allahs ist. Und das ist auch etwas, worüber wir uns bewusst sein müssen. Der Koran ist nicht irgendein Buch, sondern das sind die Worte unseres Schöpfers, die Rede Allahs. In einem Hadith bei Tirmidhi heißt es zum Beispiel, dass wahrlich, innakum la tarji'una ila Allahi bi shay'in afdala mimma kharaja minhu, dass ihr kehrt mit nichts zu Allah zurück, was besser wäre als das, was von ihm ist, also der Koran. Der Koran ist seine Rede, deswegen heißt es ja auch in einem authentischen Hadith, dass khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, der Beste von euch ist der, der den Koran lernt und lehrt. In einem anderen Hadith heißt es auch, lernt oder lehrt. Also so oder so, auf einen der Seiten stehen, ist das Beste, was der Mensch überhaupt tun kann. Wenn wir ihn, einen der Nicht-Araber, offenbart hätten und er in ihnen vorgelesen hätte, hätten sie nicht daran geglaubt. Ja, also wenn der Koran auf einem Menschen offenbart worden wäre, der nicht Araber ist, und er dann diese hocharabische, wunderbare Rede von großer Aussagekraft vorgetragen hätte, auch das hätte sie nicht dazu gebracht, es zu glauben. So haben wir ihn in die Herzen der Übeltäter einziehen lassen. Sie glauben nicht eher daran, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen. Und diese plötzlich über sie kommt, ohne dass sie merken. Bis sie dann sagen, wird uns Aufschub gewährt? Wünschen sie denn, unsere Strafe zu beschleunigen? Was meinst du wohl, wenn wir sie über Jahre hinweg genießen lassen und hierauf über sie kommt, was ihnen stets angedroht wurde? Ja, also was nützt es dann, jahrelang genießen zu dürfen, wenn das Ende trotzdem schlecht ist? Nicht nützen wird ihnen dann, was ihnen an Nießbrauch gewährt wurde. Und wir vernichteten keine Stadt, ohne dass sie Überbringer von Warnungen gehabt hätte. Dies als Ermahnung, und nie sind wir ungerecht. Nicht die Satane sind mit ihm herabgekommen, mit ihm, mit dem Koran. Es ziemt ihnen nicht, und sie können es auch nicht, und sie sind vom Hören fürwahr ausgeschlossen. Sie dürfen noch nicht mal den Koran hören, während er herabgesandt wurde. Die Schayadine sind in jeder Hinsicht ferngehalten worden von dem Offenbarungsprozess. Sie haben nichts damit zu tun, sie durften nicht mal in die Nähe geraten. Das soll alles hier die Wahrhaftigkeit des Koran bestärken. Und die Glaubensverweigerer zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sagten ja, der Prophet wäre besessen. Und das wären ja Schayadin, Satane, die ihm das einflüstern würden. Und fern ist das von der Wahrheit und fern ist das von, wie es wirklich gewesen ist. So rufe neben Allah keinen anderen Gott an, sonst wirst du zu den Gestraften gehören. Was für eine strenge Aya. Und warne die Nächsten deiner Sippe. Ja, da beginnt die Da'wa. Da soll man anfangen mit der eigenen Familie. Und senke deinen Flügel für diejenigen von den Gläubigen, die dir folgen. Wenn sie sich dir widersetzen, dann sag, ich sage mich los von dem, was ihr tut. Und verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen, der dich sieht, wenn du aufrecht stehst, und deine Stellungswechsel unter denjenigen, die sich niederwerfen. Er ist ja der Allhörende und Allwissende. Soll ich euch kundtun, auf wen die Sataner herabkommen? Sie kommen auf jeden ungeheuerlichen Lügner und Sünder herab. Sie hören hin, und die meisten von ihnen sind Lügner. Und die Dichter, es folgen ihnen die Verirrten. Siehst du nicht, dass sie in jedem Tal ziellos umherwandern? Und dass sie sagen, was sie nicht tun? Ja, das ist also auch mit der Lüge verbunden. Wer viel lügt, auf den kommen die Schayatine herab, die Satan herab. Und die Ausnahme ist, außer denjenigen, die glauben, rechtschaffene Werke tun und Allahs häufig gedenken. Und sich selbst helfen, nach denen ihnen ja Unrecht zugefügt wurde. Und diejenigen, die Unrecht tun, werden erfahren, was für eine Rückkehr sie haben werden. Das heißt in einem Hadith, das hütet euch vor der Ungerechtigkeit, vor dem Dhulm, denn wahrlich jeder Dhulm wird am Tag der Auferstehung Dunkelheit sein. Ja, Dhalama, Dunkelheit und Dhulm, Dhulumat, Dunkelheiten und Dhulm, sind beides die gleiche Wortwurzel, weil das eine wird sich so etablieren, als Dunkelheit niederkommen am Tag der Auferstehung. Allah möge uns davor bewahren. Damit kommen wir zum Ende von Surat Ash-Shu'ara und kommen zu Surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Dies sind die Zeichen des Korans und eines deutlichen Buches. Als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. Wie sind diese Gläubigen? Die das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten. Und sie, die sie vom Jenseits überzeugt sind. Für solche ist also eine frohe Botschaft. Denn wer vom Jenseits überzeugt ist, der wird sich ja dafür dann auch bemühen. Und selbst wenn er mal hier und da abkommt, wird er immer wieder zurückfinden. Warum? Weil er weiß, er muss seinem Herrn begegnen. Gewiss, denjenigen, die nicht an das Jenseits glauben, haben wir ihre Taten ausgeschmückt, so dass sie blind umherirren. Das sind diejenigen, für die es böse Strafe geben wird. Und im Jenseits sind sie die größten Verlierer. Ja, warum? Weil sie ja ganze Zeit dachten, sie würden ja Gutes tun. Sie waren zufrieden mit dem, was sie so taten, mit den Ergebnissen ihrer Bemühungen, mit dem, was sie so an auch guten Taten machten. Und auch die Sünden hielten sie sogar für gut, weil sie dachten, warum? Es gefällt mir, es ist doch in Ordnung. Wenn es mir gefällt, dann soll es doch keinen anderen stören, dieser Art und Weise, Dinge zu beurteilen. Nicht nach einem größeren Recht, nicht nach einer größeren Wahrheit, sondern einfach nur nach der eigenen Laune. Ja, und das ist etwas, Allah sagt hier, das sind die größten Verlierer. Warum? Weil sie in dieser Welt schon so waren, dass sie die Fehler, das Schlechte, das Üble gar nicht mehr als übel wahrnahmen. Sie dachten, alles wäre in Ordnung. Menschen, die nicht an das Jenseits glauben, die sich nur für diese Welt abmühen, und mit diesem Abmühen dann vielleicht sogar eventuell viel erreichen. Aufbauen, handeln, tun, hin und her, reisen. Die freuen sich, dass hier mein Tun trägt Früchte. Aber wir dürfen nicht vergessen, im Jenseits wird all das nichts nützen. Ja, die größten Gebäude, stellt euch mal vor, wenn man mal sieht, nach einem Erdbeben oder nach einem Unglück, wenn das größte, schönste Gebäude dann zusammengefallen, wie sieht es dann aus? Staub und Geröll. Ja, das ist die Wahrheit dieser Welt. Eigentlich sind wir alle aus Staub. Und zu Staub werden wir zurückkehren. Letztlich bleibt nur das übrig, was wir an aufrichtig guten Taten vorausgeschickt haben. Und das heißt nicht, dass wir jetzt im Diesseits gar nichts mehr tun, nur sitzen und Allahs gedenken. Nein, sondern während wir alles tun, arbeiten, bemühen, handeln, lernen, was auch immer, dabei aber unseren Schöpfer nicht vergessen und unsere eigentliche Heimat nicht vergessen. Und dass wir auch unser Tun für nicht so schön und so besonders halten, dass wir dafür auch gut und gerne die Grenzen der Moral, die Grenzen der Frömmigkeit, die Grenzen von erlaubt und nicht erlaubtem einfach übertreten, Recht und Unrecht keine Rolle spielt vor unseren eigenen Interessen, das darf nicht passieren. Die wird der Koran wahrlich von Seiten eines Allweisen und Allwissenden zum Empfang überbracht. Als Musa zu seinen Angehörigen sagte, ich habe ein Feuer wahrgenommen. ich werde euch davon eine Nachricht bringen oder ich bringe euch einen Leuchtkörper, ein brennendes Stück Holz, auf das ihr euch daran wärmen könnt. Als er dort ankam, wurde ihm zugerufen, gesegnet ist, wer im Feuer und wer in dessen Umgebung ist. Und preis sei Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Was muss das für ein Erlebnis gewesen sein, Allah zu hören, mit Allah Kalam, Rede zu halten, für Holz unterwegs zu sein und auf einmal vor dieser großen Realität, dieser großen Wahrheit stehen. Allahu Akbar. O Musa, ich bin es, gewiss, ich bin Allah, der Allmächtige und Allweise. Und wirf deinen Stock hin. Doch als er sah, dass er sich hin und her bewegte, als wäre er eine flinke Schlange, kehrte er den Rücken. Also Musa kehrte den Rücken, hat Angst bekommen vor der Schlange und wandte sich nicht mehr um. Allah subhanahu wa ta'ala rief ihn zurück, O Musa, fürchte dich nicht, denn bei mir brauchen sich die Gesandten nicht zu fürchten. Wer aber Unrecht getan und hierauf nach Bösem Gutes eingetauscht hat, so bin ich allvergebend und barmherzig. Und stecke deine Hand in deinen Brustschlitz, so kommt sie weiß, jedoch nicht von Übel befallen heraus. Dies zählt zu 9 Zeichen, gerichtet an Pharaon und sein Volk. Gewiss, sie sind ein Volk von Frevlern. Als dann unsere Zeichen offenkundig sichtbar zu ihnen kamen, sagten sie, das ist deutliche Zauberei. Und sie verleugneten sie, obwohl sie selbst davon überzeugt waren, aus Ungerechtigkeit und Überheblichkeit. Ja, das ist auch ein Zeichen davon, dass man weiß manchmal sehr wohl, das stimmt, das ist wahr, das ist in Ordnung, das ist richtig, aber aus Ungerechtigkeit, Überheblichkeit, diesen allen Krankheiten des Herzens, neigt man da trotzdem dazu, das Offenkundige zu verleugnen. So schau, wie das Ende der Unheilstifter war. Und wir gaben bereits Dawud und Suleiman Wissen. Und sie sagten, alles Lob gehört Allah, der uns vor vielen seiner gläubigen Diener bevorzugt hat. Jetzt sehen wir auch den Unterschied von Pharaon einerseits und Dawud und Suleiman andererseits, alaihim salam. Wissen von dieser Welt hatten beide. Wissen von dieser Welt hatten beide. Nur bei Dawud und Suleiman, alaihim salam, war auch das Wissen über das Jenseits vorhanden. Und das Wissen von Pharaon machte ihn hochmütig. Das Wissen von Dawud und Suleiman alaihim salam machte sie dankbar und demütig. Und das ist der eigentliche Unterschied. Und Suleiman beerbte Dawud und sagte, O ihr Menschen, uns ist die Sprache der Vögel gelehrt worden. Und uns wurde von allem gegeben. Das ist wahrlich die deutliche Huld. Ja, hier sehen wir die Demut und die Dankbarkeit. Was für eine Herrschaft. Er versteht die Sprache der Vögel. Von allen Schätzen wurde ihm gegeben. Seine Herrschaft war eine unvergleichbare. Und was sagt er? Das ist die deutliche Huld Allahs. Und versammelt wurden für Suleiman a.s. seine Heerscharen, unter den Dschinn, Menschen und Vögeln. Und so wurden sie in Reihen geordnet, wie eine riesige Armee von Dschinn, Menschen, Vögeln. Alle stehen sie versammelt in Reihe und Glied, in Disziplin, unter dem Befehl von Suleiman a.s. Ja, und dann sind sie wohl in einer Gelegenheit losmarschiert, in dieser Form, eine riesige Sammlung von Mensch, Dschinn, Vögeln. Als sie dann zum Ameisental kamen, sagte eine Ameise, O ihr Ameisen, geht in eure Wohnungen hinein, damit euch ja nicht Suleiman und seine Heerscharen niederwalzen, ohne dass sie merken. Eine Ameise findet Entschuldigung für die Armee Suleimans. Ja, vielleicht merken sie es gar nicht, aber ihr geht euch und beschützt euch. Wir sehen, die Tiere empfinden sogar, die bemerken, dass wer gerade dahin kommt. Sie sind auch Zeugen über unser Benehmen. Ja, vielleicht reden die Tiere um uns herum, vielleicht reden die schlimm von uns. Das schaut mal, wie viel rücksichtslos diese sind und wie gemein. Und die schauen nur auf sich selber. Die geben nicht das Recht des Nachbarn. Ja, die Tiere, die in unserer Nähe wohnen, sind auch wie Nachbarn. Oder so sollte man es wenigstens sehen, damit man nicht aus Versehen jemanden Unrecht tut und dieser dann ein Zeuge gegen dich am Tag der Auferstehung ist. Ja, was denken wohl die Vögel, wenn es Gebetszeit ist? Und viele Menschen außerhalb der Moschee bleiben oder auch in ihren Häusern nicht zum Gebet gehen. Ja, die Vögel kennen ja so etwas gar nicht. Der Koran berichtet uns, dass auch Ameisen eine Sprache haben, lange bevor dieses Prinzip in der Forschung überhaupt erst aufgekommen ist. Da lächelte er, Suleiman a.s. hörte sogar diese Worte der Ameisen, da lächelte er erheitert über ihre Worte und sagte, Mein Herr, veranlasse mich für deine Gunst zu danken. Was für eine schöne Dua. Nicht nur immer weiter bekommen und es als selbstverständlich erachten, nein, er freut sich, er spürt Dankbarkeit und er äußert das in einem Bittgebet. Mein Herr, veranlasse mich, für deine Gunst zu danken. die du mir und meinen Eltern erwiesen hast. Und veranlasse mich, rechtschaffen zu handeln, womit du zufrieden bist. Und lasse mich durch deine Barmherzigkeit eingehen in die Reihen deiner rechtschaffenen Diener. Ja, hier spricht ein Mensch, der alles hat, was man im Diesseits haben kann. Macht, materielle Mittel, Freiheit, Religion, Seelenfrieden, alles. Und worum bittet er aber trotzdem noch? Lass mich dankbar sein, lass mich rechtschaffen handeln, damit du zufrieden bist. Zufriedenheit Allahs ist das größte Gut. Und was bittet er noch? In die Reihen der rechtschaffenen Diener, da reinzugehören. Gute Gesellschaft. Wer alles hat und dieses aber nicht hat, keine Dankbarkeit im Herzen, ist nie zufrieden, kann nie genug bekommen, unersättlich. Die Zufriedenheit Allahs ist ihm fern und er hat keine gute Gesellschaft. Dieser Mensch kann alles haben, aber er hat eigentlich nichts. Und er schaute bei den Vögeln nach. Da sagte er, wie kommt es, dass ich den Wiederhopf nicht sehe? So ein kleiner Vogel, Wiederhopf, gehört nicht zu den größeren Vögeln. Und Suleiman a.s. bei all der Heerschau, die er gehalten hat, hat er bemerkt, dass der Wiederhopf nicht da ist. Und das war die Pflicht von Wiederhopf, zu diesem Zeitpunkt dort zu sein. Und eine Pflichtvernachlässigung ist nicht in Ordnung. Und Suleiman a.s. hat Zorn empfunden. Befindet er sich etwa unter den Abwesenden? Ich werde ihn ganz gewiss strengstens bestrafen oder ich werde ihn ganz gewiss hinrichten lassen. Es sei denn, er bringt mir fürwahr eine deutliche Ermächtigung. Also er lässt noch Raum, vielleicht hat er eine Entschuldigung, vielleicht hat es einen Grund. Und das ist auch ein Zeichen eines gerechten Herrschers. Er handelt nicht willkürlich, sondern er handelt nach Gerechtigkeit und in allem hat er ein Maß, nach dem er handelt. Aber er blieb nicht lange aus. Er sagte, wer sagte? Der Vogel sagt. Subhanallah. Ich habe ein Wissen erfasst, was du nicht erfasst hast. Und ich bringe dir aus Saba sichere Kunde. Also ich war unterwegs für eine Mission. Ich habe nicht zu Hause gefaulenzt, also sprich im Nest gefaulenzt, sondern ich habe etwas Wichtiges getan. Ich habe dir etwas Wichtiges zu berichten. Das Fernbleiben war also entschuldigt. Ja, und hier sehen wir die Disziplin und die Zuverlässigkeit von Tieren gegenüber dem Herrscher Suleiman a.s. Gewiss, ich habe herausgefunden, dass eine Frau über sie herrscht, über das Volk von Saba, dass ihr von allen gegeben worden ist und dass sie einen gewaltigen Thron hat. Ich habe herausgefunden, dass sie und ihr Volk sich vor der Sonne niederwerfen, anstatt vor Allah. Und der Satan hat ihnen ihre Taten ausgeschmückt und sie dann vom Weg abgehalten, so, dass sie nicht recht geleitet sind. Ja, und das muss ja für die Vögel sehr seltsam sein, dass jemand sich außer vor Allah vor jemand anderen niederwirft. Die Vögel kennen ja keinen Schirk. Die Tiere im Allgemeinen kennen keinen Kufr, keinen Schirk, keine Mehrgötterei. Das war für sie seltsam und die Erklärung, die er gefunden hat, dass der Scheitan hat sie dazu veranlasst. Denn die Fitra, die natürliche Veranlagung des Menschen, die gebietet doch eigentlich, dass so etwas, dass das nicht in Ordnung sein kann, dass da etwas falsch ist. Dies, damit sie sich nicht vor Allah niederwerfen, der das Versteckte in den Himmeln und auf der Erde herausbringt und weiß, was ihr verbergt und was ihr offenlegt. Ja, wie viel Wissen hier dieser kleine Vogel hat. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Herrn des gewaltigen Thrones. Suleiman a.s. sagt, er sagte, wir werden schauen, ob du die Wahrheit sagst oder ob du zu den Lügnern gehörst. Das ist auch die Aufgabe eines Gläubigen und vor allem eines Herrschers, bevor er eine große Entscheidung fällt, erstmal vergewissern, ist das wirklich so, wie berichtet wurde. Ja, das ist auch etwas, was wir uns wirklich zu Herzen mal nehmen müssen. Diese Verbreitung von Informationen, nur weil sie vielleicht richtig erscheinen, ja, aber sie wurden nicht verifiziert. Und das ist wichtig im Islam, egal wer da zu dir kommt, dass man erstmal verifiziert, ob das wirklich auch so ist. Ob ein Sachverhalt sich wirklich so zugetragen hat. Sonst könnte man leicht dazu gehören, Gerüchte zu verbreiten, Halbwahrheiten zu verbreiten oder sogar Lügen zu verbreiten. Geh mit diesem meinem Schreiben, überbringe es ihnen und kehre dich hierauf von ihnen ab. Dann schau, was sie erwidern. Ja, also dem Vogel wird befohlen, einen Brief mitzunehmen, bei diesem Volk abzugeben und dann zu schauen, wie sie reagieren. Der Brief kommt also an und die Königin hat ihn gelesen. Sie sagt, O ihr führende Schar, mir ist ein edles Schreiben zugeworfen worden. Gewiss, es ist von Suleiman und es lautet Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Das schien für sie etwas Besonderes gewesen zu sein. Sie nennt das, sie erwähnt es im Besonderen. Im Brief heißt es dann weiter, seid mir gegenüber nicht überheblich und kommt als Allah-Ergebene zu mir. Kurz und bündig, auf den Punkt gebracht, was gefordert ist, was Thema ist von dem Brief. Das ist auch eine Kunst, sich so zu formulieren, dass der andere weiß, worum geht's jetzt genau eigentlich. Wenn die Informationen in einem Meer von Worten versinken, dann wird es für das Gegenüber auch ein bisschen schwer zu erkennen, was war jetzt genau der rote Faden. Jetzt also auch eine Kunst, sich so kurz und bündig zwar, aber trotzdem viel aussagend auszudrücken. Sie sagte: O ihr führende Schar, gebt mir eure Meinung über meine Angelegenheit bekannt. Ich pflege ja keine Angelegenheit zu entscheiden, solange ihr nicht bei mir anwesend seid. Und das ist auch ein Zeichen von Erfolg, von erfolgreichen Menschen, dass sie große Entscheidungen nach Beratung mit denen fällen, die auch mit dieser Sache zu tun haben, die fähig sind zu beraten. Sie sagten: Wir besitzen eine Streitmacht. Also wenn es zum Krieg, zur Kampfhandlung kommt, dann ja, wir können kämpfen, wir haben eine Streitmacht und wir besitzen eine starke Gewalt. Doch es steht dir zu befehlen. So sieh zu, was du befehlen willst. Sie sagte: Gewiss, wenn Könige eine Stadt betreten, verderben sie sie und machen die Mächtigen ihrer Bewohner zu Erniedrigten. Und so handeln sie. Also wenn es zu Kriegshandlung kommt, dann wird Verderb entstehen, die Mächtigen werden zu Erniedrigten werden, das wird Chaos sein. Gewiss, ich werde Boten zu ihnen senden und mit einem Geschenk und dann abwarten, was für eine Antwort die Gesandten zurückbringen. Also lieber den diplomatischen Weg, um diese Verderb, diese Erniedrigung zu vermeiden. Als er zu Suleiman kam, sagte dieser: Wollt ihr mich mit Besitz unterstützen? Aber das, was mir Allah gegeben hat, ist besser als das, was er euch gegeben hat. Nein, vielmehr seid ihr es, die ihr über euer Geschenk froh seid. Also das Wissen, was Allah mir gegeben hat, ist besser. Und auch die Reichtümer, die Allah ihm gegeben hatte. Kehrt zu ihnen zurück. Wir werden ganz gewiss mit Heerscharen über sie kommen, denen sie nichts entgegenzusetzen haben. Und wir werden sie ganz gewiss erniedrigt daraus vertreiben, als gering geachtete. Er sagte: O ihr führende Schar, wer von euch bringt mir ihren Thron, bevor sie als Allah Ergebene zu mir kommen? Ein Unüberwindlicher von den Dschinn sagte: Ich bringe ihn dir, bevor du dich von deiner Stelle erhebst. Und ich bin wahrlich stark genug dazu und vertrauenswürdig. Hier, also unter den Dschinn, gibt es auch Vertrauenswürdige. Da gibt es verschiedene Kraftverhältnisse. Dieser hier war ein Unüberwindlicher von den Dschinn. Ifrit ist eine bestimmte Art von Dschinn. Jetzt spricht ein anderer aber: Derjenige, der Wissen aus der Schrift hatte, sagte: Ich bringe ihn dir, bevor dein Blick zu dir zurückkehrt. Als er ihn unbeweglich bei sich stehen sah, nämlich den Thron dieser Königin, sagte er: Dies ist von der Huld meines Herrn. Er denkt sofort an Allah. Solch ein Machtspektakel, solch eine Etablierung von Macht, Wissen, heute würden wir sagen Wissenschaft, von Fertigkeit, Kunstfertigkeit, Gelingen. Und woran denkt Suleiman a.s.? Das ist die Huld meines Herrn. Und was sagt er noch? Und das ist besonders bemerkenswert. Damit er mich prüft. Wie oft denken wir, wenn uns etwas Schönes passiert, wenn wir etwas Schönes sehen, wenn wir eine Gnade Allahs betrachten und in Empfang nehmen, wie oft denken wir dann nicht nur Alhamdulillah, sondern Allah prüft mich gerade. Nämlich inwiefern? Damit er mich prüft, ob ich dankbar oder undankbar bin. Das ist die Prüfung. Wer dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar. Wer aber undankbar ist, so ist mein Herr unbedürftig und freigebig. Er sagte: Macht ihr ihren Thron unkenntlich. Wir wollen schauen, ob sie rechtgeleitet wird oder ob sie zu denjenigen gehört, die nicht rechtgeleitet werden. Als sie kam, wurde zu ihr gesagt: Ist dein Thron so wie dieser hier? Sie sagte: Es ist so, als ob er es sei. Suleiman sagte: Und uns wurde schon davor das Wissen gegeben und wir waren Allah ergeben. Aber abgehalten vom Glauben hat sie das, dem sie anstatt Allahs diente, denn sie gehörte zu ungläubigen Leuten. Also sie war von Anfang an schon mit so einem Volk, in so einem Volk aufgewachsen. Sie praktizierte halt das, was sie von Anfang an kannte, und das hatte sie zum Unglauben geführt. Ja, das heißt also, es ist auch die Aufgabe der Gläubigen, diese Menschen zu informieren, dass hier, es gibt eine Alternative, es muss nicht so sein, wie ihr es kennt. Denkt mal drüber nach, hier ist etwas, was wir als Wahrheit betrachten. Und diese Botschaft an sie zu überbringen, das ist die Aufgabe derer, die die Botschaft empfangen haben. Es wurde zu ihr gesagt: Tritt in den Prachtbau ein. Als sie ihn sah, hielt sie ihn für ein tiefes Wasser und entblößte ihre Unterschenkel. Also der Palast von Suleiman a.s. war auf solch eine kunstfertige Art und Weise gebaut, dass der Boden wohl durchsichtig war, wie aus Glas und darunter Gewässer zu sehen waren. Also wunderschön und so durchsichtig, dass sie wirklich dachte, es wäre Wasser und sie schon mal die Unterschenkel frei machte, um nicht nass zu werden. Er sagte, es ist ein mit Glas ausgelegter Prachtbau. Sie sagte, mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt, aber ich ergebe mich nun zusammen mit Suleiman, Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Was für ein Palast, was für eine Macht, was für einen Eindruck auf eine andere Macht, dass sie, diese andere Königin, Herrscherin über ein ganzes Volk sagt, dass nein, ich bin so beeindruckt, es hat mich so überzeugt, dass ich mich nun mit Suleiman a.s. Allah ergebe. Wir sehen den Charakter von Suleiman auch a.s. Bei all diesem, was Allah ihm gegeben hat, war kein Hochmut zu sehen, er war ein demütiger Diener Allahs. Wir lernen daraus auch, dass das Haben und Besitzen vieler Güter an sich nicht schlecht ist. Hier haben wir einen Propheten, und das sind die auserwählten Lieblinge von Allah, und Suleiman a.s. und Dawud a.s., sie hatten sehr viel. Was übel ist und um jeden Fall zu vermeiden ist, ist der Hochmut und das Verachten anderer. Allah möge uns davon reinigen, Allah möge uns davon befreien. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.